Alle wollen baden gehen, Nachtlosbraun die Welt besehen, sich gnadenlos die Haut verbrennen und danach zum Doktor rennen. Nordinical sitzt im Schatten, Nordinical sitzt im Schatten, Nordinical sitzt im Schatten, Nordinical im Schatten, Nordinical sitzt im Schatten, Nordinical sitzt im Schatten, Nordinical sitzt im Schatten, Nordinical im Schatten. Alle wollen Saft als lecker, lassen sich die Sonne schmecken. Schatten, Nordinical sitzt im Schatten, streichel einsam ihre Rache.